mein Verlangen. Bin ich in dem Ring gefangen. Ich fiel in mein lodernd Ring aus Feuer. Ich tauch ein in ein flammend Abenteuer. Und es brennt. Ein Ring aus Feuer, ein Ring aus Feuer. Ich fiel in mein lodernd Ring aus Feuer. Ich tauch ein in ein flammend Abenteuer. Brennt. Ein Ring aus Feuer, ein Ring aus Feuer. Die Liebe schmeckt süß und gut für Herzen mit unserem Blut. Ich verfiel dir wie ein Kind, doch welch ein Feuer entspringt. Ich fiel in ein lodernd Ring aus Feuer. Ich tauch ein in ein flammend Abenteuer. Und es brennt. Ein Ring aus Feuer, ein Ring aus Feuer. Ich fiel in ein lodernd Ring aus Feuer. Ich tauch ein in ein flammend Abenteuer. Und es brennt. Ein Ring aus Feuer.